Ihr schweigen sollen wir euch ignorieren. Doch da wir sowieso dabei sind, uns mit allen anzulegen, kommt das, was wir von euch hören, gerade gelegen. Ihr wart immer schon kacke, schon immer zu weich, und eure Pseudomoral erkannten wir gleich. Ihr spuckt ganz schön große Töne, könnt ihr euch das leisten? Was wollt ihr damit bezwecken? Was beweisen? Ob ihr bis wollt? Scheiße für die Massen. Ja, ihr habt es geschafft. Ich beginne euch zu hassen. Wenn ich so etwas sage, ist es nicht gelogen. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich dachte erst mal, leck mich, doch ihr habt es übertrieben. Ihr habt zu viel geredet, beschissene Lieder geschrieben. Wer mich hören will, muss fühlen. Ihr habt zu lange provoziert, zu viel Scheiße erzählt und nicht kapiert. Legt euch nicht mit uns an, denn wir führen wahren Krieg gegen Lügen und Dummheit. Und das macht uns nicht beliebt. Doch im Gegensatz zu euch kann uns nichts passieren. Denn wer keine Sympathie hat, kann sie auch nicht verlieren. Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen. Ja, ihr habt es geschafft. Ich beginne euch zu hassen. Wenn ich so etwas sage, ist es nicht gelogen. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben. Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen. Ja, ihr habt es geschafft. Ich beginne euch zu hassen. Wenn ich so etwas sage, ist es nicht gelogen. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben. Ganz anders als hier sind wir Stress gewohnt, wir suhlen uns darin, nur so fühlen wir's wohl. Genug geredet, nur eins will ich euch noch sagen. Wenn ihr Ärger wollt, den könnt ihr haben. Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen. Ja, ihr habt es geschafft. Ich beginne euch zu hassen. Wenn ich so etwas sage, ist es nicht gelogen. Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben! Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen, ja, ihr habt es geschafft. Ich beginne euch zu hassen, wenn ich so etwas sage, ist es nicht gelogen.